flot. Ejo, ejo. Das ist alles Rocksalbeine. Ejo. Das ist alles Rocksalbeine. Ejo. Thank you. Messgrillgriffel sind Volkssport, vor allem bei der weißen Unterschicht. I'm gonna go to the bathroom. Here's one. Fix, Ficken, das ist es, schön die alte weghauen, bam, bam, bam, Schläge muss gehen, der Arsch muss klatschen, die Eier müssen schön unten an die Fotze dran klappen. Ficken, das ist es, schön die alte weghauen, bam, bam, bam, Schläge muss gehen, der Arsch muss klappen. Shoot! Ich komm gleich zum Orgasmus. Komm gleich zum Orgasmus. Was? Ich bin 29 und musste schon sehr viel im Leben mitmachen. We'll be right back. Entweder, packst du jetzt deine Taschen vor? Entweder packst du jetzt deine Taschen vor, oder dann packst deine Taschen hier.

Ha ha ha! Thank you.